Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einführung, Christa. Ich freue mich, wie jedes Jahr hier in Berlin zu sein, in einer Veranstaltung von Baobab. Und ich will auch meinen Dank nach hinten weitergeben. Wie ich gehört habe, ist das heute Abend das fünfjährige Jubiläum eines Films, der auf Public Solidarity gezeigt wird. Und ich glaube, das sollten wir auch klatschen. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, denn mein Manuskript ist auf Englisch und ich muss jetzt im Kopf alles wieder zurück übersetzen aufs Deutsche, aber ich hoffe, dass das klappt. Ich will beginnen mit der Einführung und der Vorstellung. Ich bin heute, wie Sie gehört haben, nicht alleine hier, sondern neben mir ist Fadi Koran. Und Fadi Koran arbeitet nicht nur bei der Menschenrechtsorganisation Al-Haq, er ist auch mein Student und studiert und macht gerade seinen Magister im Magisterprogramm Democracy and Human Rights, also Demokratie und Menschenrechte. Und ist gerade dabei, seine Magisterarbeit abzuschließen zu dem Thema Constitutional Dissonance, also Verfassungsdissonanzen, Verfassungen nach der Revolution in Ägypten und Tunesien. Also ein ganz, ganz heißes Thema. Er ist außerdem, und das hatte ich in einem meiner Vorträge in den letzten Jahren erwähnt, einer der palästinensischen Aktivisten und Shebab, die im Jahre 2011 nach den Ereignissen in Tunesien und Ägypten auch in Palästina versucht haben, für Veränderungen einzutreten. Und er wird ganz konkret auch darüber berichten. Das Thema, mit dem wir uns heute zu zweit beschäftigen wollen, ist die Forderung, die Sie alle kennen, modifiziert für Palästina: Das Volk fordert das Ende der Besatzung. Also so richtig skandiert, ich wiederhole es nochmal: Das Volk fordert das Ende der Besatzung. Wir haben das folgendermaßen aufgeteilt: Ich werde mich konzentrieren auf die Rolle, die die zwei großen politischen Organisationen, die Fatah und Hamas, in diesem Kontext spielen. Fadi wird sich konzentrieren auf die Ebene der Massenaktion, der Collective Action. Also was ist möglich, was passiert, was ist notwendig auf diesem Gebiet und was ist zu erwarten in Palästina, damit diese Forderung in die Realität umgesetzt wird. Meine Frage ist also, wie verhalten sich die zwei großen palästinensischen Organisationen, Fatah und Hamas, nach wie vor, die zwei Organisationen, die die politische Bühne vollständig abdecken und beherrschen, wie verhalten die sich zu dieser Forderung, Forderung aus der Gesellschaft: Wir wollen ein Ende der Besatzung, und was haben sie bis dato erreicht? Wir können, glaube ich, nicht beginnen mit diesem Thema, ehe wir einen kurzen Blick werfen auf die aktuelle Situation, das heißt auf den Kontext, in dem sowohl Fatah als auch Hamas operieren. Ich will das relativ kurz machen, eventuell kann das eine oder andere nachher in den Fragen mehr im Detail abgedeckt werden, aber der Kontext ist mir doch sehr wichtig. Die israelische Besatzung dauert inzwischen 47 Jahre an, trotz Oslo und trotz aller Hoffnungen der Palästinenser nach der ersten Intifada 87, nach dem Beginn des Oslo-Prozesses, nach dem Beginn der zweiten Intifada. Die Besatzung wird immer stärker, gräbt sich regelrecht, betoniert sich regelrecht in den besetzten Gebieten ein. Das geschieht vor allem durch die Siedlungen, die sich expandieren. Es werden neue Siedlungen gegründet, es werden vorher in Anführungszeichen illegale Siedlungen, alle Siedlungen sind ja illegal, aber in Israel differenziert man zwischen den angeblich legalen Siedlungen, die also durch die israelische Regierung abgesegnet sind, und die illegalen Hilltop-Siedlungen, die man jetzt dabei ist, legal abzusegnen. Es gibt also immer mehr Siedlungen, es gibt immer mehr Siedler in den besetzten Gebieten. Ich will ganz kurz einige Daten Ihnen dazu geben. Peace Now, die israelische Friedensorganisation, hat jetzt gerade im Juni einen Bericht an die Öffentlichkeit gebracht, dass wir in diesem Jahr an einem siebenjährigen Höhepunkt des Siedlungsbaus angelangt sind. Also allein von Januar bis März wurden in diesem Jahr 865 neue Wohnungen und Häuser gebaut. Das ist im Vergleich zu den letzten drei Monaten 2012 ein 355-prozentiger Anstieg. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2012 dreimal so viel neue Gebäude wie 2012. Investiert hat der Staat Israel in den Jahren, die Netanyahu seit 2009 an der Regierung ist, 3,74 Billionen Schekel. Wir haben inzwischen, das sind umgerechnet, vielleicht 900 Milliarden Euro. Wir haben inzwischen 120 offizielle Siedlungen, die nehmen etwa 9,3% des Westbank-Territoriums ein. Wir haben 99 sogenannte Outposts, viele von denen werden jetzt sukzessive legalisiert in den Siedlungen, und das ist der Stand 2008, leben etwa 290.000 Siedler in der Westbank, 250.000 in Siedlungen rund um Jerusalem. Der aktuelle Stand Ostjerusalem und Westbank zusammen dürfte sich derzeit auf etwa 600.000 Siedler belaufen. Wir haben etwa 2,5 Millionen Palästinenser im Westjordanland und in Ostjerusalem. Und nicht nur das, wir haben also nicht nur diese konkreten physischen Veränderungen in der Westbank und rund um Ostjerusalem und in Ostjerusalem, wir haben auch Veränderungen der Perzeption und der Behandlung dieser Situation. Und meine Kollegin Sarah Roy von der Harvard-Universität hat das in einem sehr wichtigen Artikel im Journal of Palestine Studies im vergangenen Jahr benannt. Wir haben paradigmatische Wechsel in der Art und Weise, wie die internationale Gemeinschaft mit der Besatzung umgeht. Nummer eins. Die Besatzung wird nicht mehr als Besatzung betrachtet. Niemand redet mehr über die Besatzung. Und es gibt einen Wechsel hin zu einer Beschreibung des Konfliktes, zu einer Fassung des Konfliktes als eines bewaffneten Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern. Es geht ausschließlich um Grenzfragen. Wo müssen die endgültigen Grenzen gezogen werden? Und man beschäftigt sich mit den Palästinensern als eines humanitären Problems. Das heißt, wir sind heute, 2013, in dieser letzten Frage an einem Punkt angekommen, wo Fatah und Arafat angefangen hat, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, als nämlich Arafat und die Fatah dagegen gekämpft haben, dass die Palästinenser eine Flüchtlingsfrage, eine humanitäre Frage sind, wo man versucht hat, dafür zu kämpfen, dass es hier um ein politisches Problem geht, dass es darum geht, um die Befreiung der Palästinenser, um das Kämpfen und das Erkämpfen nationaler Selbstbestimmung. Heute sind wir zurückgefallen hinter die Zeit des Beginns der Fatah. Und wir haben schließlich von israelischer Seite den berühmt-berüchtigten Levi-Report vom Juli 2012, in dem ganz dezidiert festgelegt wird, die israelische Besatzung ist keine Besatzung. Die Siedlungen sind legal, sie sind absolut nicht illegal. Israel hat alles Recht der Welt in der Westbank zu bauen, wie es möchte, denn diese Westbank gehört recht eigentlich Israel. Das ist in etwa der Stand, mit dem wir uns heute, mit dem sich die Palästinenser heute auseinandersetzen müssen. Und das wird jetzt etwas kompliziert. Ich habe nämlich zum Abschluss dieses Teils ein Zitat von Jeff Halper, eines israelischen Aktivisten in Jerusalem, vorbereitet, der gesagt hat, für die Israelis, und das ist der Höhepunkt dieses Teils, für die Israelis wurde der israelisch-palästinensische Konflikt gewonnen und damit vergessen, schon vor einigen Jahren, etwa um das Jahr 2004, als der amerikanische Präsident George W. Bush den damaligen israelischen Premierminister Ariel Sharon informiert hat, dass die USA nicht erwartet, dass Israel sich aus den besetzten Gebieten auf die Grenzen von 1967 zurückzieht. Und als er damit effektiv die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch gefegt hat, und genau in dem Jahr ist auf mysteriöse Weise Yasser Arafat ums Leben gekommen. Wir haben zusätzlich dazu die Trennung und Teilung der palästinensischen Gebiete zwischen Westbank und dem Gazastreifen. Und auch hier ist eine Information zu liefern, die hierzulande nicht so vorhanden ist und existiert. In der internationalen Gemeinschaft und speziell auch in Deutschland macht man immer die Hamas und die Fatah dafür verantwortlich, dass jetzt Westbank und Gazastreifen voneinander getrennt sind. Und man vergisst dabei und übergeht geflissentlich, dass es Israel, die israelische Besatzung und nicht die Palästinenser waren, die diese Trennung begonnen haben, und zwar im Jahr 1991, als Israel diese Trennung begonnen hat und immer hermetischer durchgesetzt hat. Und Amira Haas, die Ihnen alle bekannte israelische Journalistin, die in Ramallah lebt und arbeitet, hat deshalb formuliert, die totale Trennung zwischen Westbank und Gazastreifen ist einer der größten Erfolge der israelischen Politik. Wie nun sehen wir, können wir die Fatah und die Hamas auf diesem Hintergrund und diesem Kontext sehen? Nummer eins, beide Organisationen sind angetreten, die Besatzung zu beenden. Beide Organisationen sind in diesem Ziel bis dato voll und ganz gescheitert. Und nicht nur das, sie sind heute beide in einer schweren internen Krise Und die ganze palästinensische Nationalbewegung befindet sich heute in einer ihrer größten historischen Krisen. Ich möchte nun beginnen mit einem Blick auf die Fatah, die, und auch das ist die allgemeine, nicht ganz korrekte Perzeption, die in der Westbank die Situation kontrolliert. Was ist tatsächlich los in der Westbank? Wir haben in Ramallah den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas 2005 als Nachfolger Arafats zum Präsidenten gewählt. Er regiert mit einem Premierminister, das war bis vor kurzem Salam Fayyad, bis er zurückgetreten ist. Und wir haben die Fatah-Bewegung. Die Fatah-Bewegung ist nicht, wie oft angenommen wird, in Kontrolle in der Regierung über die Westbank. Wir haben zwar Mahmoud Abbas, der auch Chef der Fatah ist, genau wie Yasser Arafat das war, der auch PLO-Chef ist, genau wie Yasser Arafat das war, aber er hat nicht die Fatah eingebunden in die Regierung, wie das noch unter Yasser Arafat der Fall war. Das heißt, die Fatah ist nicht mehr in Kontrolle. Die Fatah hat bis dato keine politischen Erfolge einfahren können. Und sie wird in der Bevölkerung als durch und durch korrupt betrachtet. Und gekoppelt eben mit diesem negativen Beigeschmack, sie sind nicht erfolgreich. Trotzdem lese ich Ihnen jetzt vor oder gebe ich Ihnen ganz kurz die letzten Umfrageergebnisse aus Palästina vom 13. bis 15. Juni 2013. Das sind Umfrageergebnisse des Meinungsumfrageinstituts von Khalil Shikaki in Ramallah. Sollten heute Präsidentenwahlen sein in Palästina, würde Mahmoud Abbas 49% der Stimmen auf sich vereinen, Ismail Haniyeh von der Hamas 44% der Stimmen. Bei einer Wahlbeteiligung von 64%. Sollte Marwan Barghouti, jüngere Generation der Fatah-Führung, seit 2002 in israelischer Haft, wo er 5 lebenslängliche Urteile absitzen muss, sollte Barghouti zu den Präsidentenwahlen antreten gegen Ismail Haniyeh, würde er 57% der Stimmen bekommen. Also Mahmoud Abbas 49%, Marwan Barghouti 57% der Stimmen. Haniyeh würde runtergehen auf 36% der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung, die höher ist, von 72% der Stimmen. Nummer 2, sollten Parlamentswahlen stattfinden, würden ebenfalls 72% der Palästinenser an diesen Wahlen teilnehmen. 30% davon würden ihre Stimme der Hamas geben, 41% der Fatah, 9% an alle anderen Organisationen, 21% sind unentschieden. Das heißt, wir haben hier schwarz auf weiß, dass die Palästinenser trotz der Krise in Fatah, in der Hamas, sich bis dato entscheiden zwischen der Fatah und zwischen der Hamas. Das ist zweifellos ein Rätsel, das man irgendwie klären muss. Lutz, könntest du schon langsam vorkommen? Warum ist das so? Yasser Arafat hat einmal, es dauert noch einen Moment, ich sagte dann, Yasser Arafat hat einmal einen sehr wichtigen Satz gesagt, der bis heute noch gilt. Dieser Satz beinhaltet Folgendes. Jeder Palästinenser ist Fatah, es sei denn, er kann das Gegenteil beweisen. Was heißt das? Das bringt jeden im ersten Moment zum Lachen, aber es ist sehr viel Hintersinn dabei. Damit hat Yasser Arafat nämlich zum Ausdruck gebracht, die Art und Weise, wie die Fatah in der palästinensischen Gesellschaft aufgenommen wird, nämlich als den Repräsentanten eines reinen palästinensischen Nationalismus, hinter den sich in irgendeiner Weise alle Palästinenser stellen können, es sei denn, sie entscheiden sich bewusst ideologisch für eine andere Richtung, wie zum Beispiel die Hamas. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Ehe wir zu der Überraschung des Abends übergehen, noch ganz kurz einige Worte über die Krise von Fatah und über die Situation der Partei und die Stellung, die Mahmoud Abbas in der Partei, in der Bewegung hat. Mahmoud Abbas hat mit großem Erfolg die Präsidentenwahlen 2005 gewonnen, aber ist nie auch nur annähernd ein populärer Führer geworden. Egal mit wem Sie sprechen, ob Leute aus der Gesellschaft, die nicht unbedingt mit Fatah sind, oder Leute aus der Fatah-Führung, die nicht zum engen Kreis um Mahmoud Abbas gehören, hören Sie sehr viel Kritik über Mahmoud Abbas. Aber jeder wird sehr schnell zu dem Schluss kommen, wir haben aber keine Alternative, von daher ist es besser, er bleibt als Präsident uns erhalten, bis wir einen besseren Präsidenten gefunden haben. Was ist die Kritik, die die Palästinenser und speziell die Fatah an Mahmoud Abbas haben? Die Kritik kommt am besten raus im Vergleich zwischen Yasser Arafat und Mahmoud Abbas. Wenn Fatah-Aktivisten und Leute selbst aus der Fatah-Führung über Yasser Arafat sprechen, reden, dann sagen sie, bei Yasser Arafat waren wir Teil des Decision-Making, Teil der Beschlussfassung. Wir haben an den politischen Entscheidungen irgendwie teilgehabt. Yasser Arafat hat uns immer eingebunden. Er hat uns immer informiert gehalten. Mahmoud Abbas ist anders. Er macht seine Entscheidungen allein im Präsidentenpalast. Zu Yasser Arafat konnte jeder immer kommen. Die Mokrata in Ramallah war immer für alle offen. Jetzt ist die Mokrata abgeriegelt. Da kommt keiner rein. Zweites Problem, und das ist nun das sehr konkrete Problem für die Fatah, die Organisation ist durch Mahmoud Abbas zusehends marginalisiert worden und spielt keine zentrale Rolle mehr, wie ich vorher schon sagte, in der Regierung. Mahmoud Abbas hat mit Salam Fayyad regiert und Salam Fayyad hat in der Westbank genau wie Mahmoud Abbas alleine von oben regiert. Beide Mahmoud Abbas wie Salam Fayyad beziehen sich mehr auf die USA und auf Israel als auf die Wünsche und die Forderungen, die aus der Gesellschaft kommen. Auf der 6. Fatah-Konferenz 2009 haben wir in etwa eine Austragung dieses Konfliktes. Diese Runde hat Mahmoud Abbas für sich entschieden. Er hat in die entsprechenden Komitees seine Leute reingebracht, aber im Programm, das die Konferenz verabschiedet hat, sind die Konflikte sehr deutlich angelegt. Da ist auf der einen Seite die Betonung, dass die Fatah sich für eine diplomatisch-politische Lösung und Verhandlungen entschieden hat. Aber es ist nach wie vor im Programm drin, dass die Fatah darauf besteht, auf dem Recht zum Widerstand gegen die Besatzung in allen Formen. Und das ist die Formel, dass man auch, wenn notwendig, zum bewaffneten Widerstand greift. Kommen wir zurück zu der Verkörperung des palästinensischen Nationalismus, wie ihn die Fatah trotz aller Krisen immer noch darstellt. Und ich möchte Ihnen ein Lied vorspielen und Sie teilhaben lassen an, und das ist jetzt auch Ausdruck der Krise der Palästinenser, am größten nationalistischen Erfolg der Palästinenser im Juni diesen Jahres, als nämlich ein junger Palästinenser aus dem Khan Yunis Flüchtlingslager in Gaza, Mohammed Asaf, den Arab Idol Wettbewerb gewonnen hat mit einem Lied, das Sie jetzt anhören dürfen. Sie können sich alle das Lied runterladen auf YouTube. Wir geben Ihnen gerne den Link. Was ist das Wichtige an diesem Lied und an diesem Erfolg von Mohammed Asaf? Da ist ein Junge, ein Flüchtling, vertrieben aus einem Dorf nördlich von Askalan, nach Beirut gegangen und hat mit seiner Stimme, mit seinem Charme, mit seinem Charisma diesen Wettbewerb gewonnen und hat auf dem Weg die gesamte palästinensische Nation hinter sich geeint. Der Wettbewerb funktioniert so, dass er Stimmen sammeln muss und derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, gewinnt. Mohammed Asaf hat, und jetzt halten Sie sich fest, 67 Millionen Stimmen bekommen. Der zweite, ein Ägypter, hat 35 Millionen Stimmen bekommen. Wissen Sie, wie viel es Ägypter gibt und wie viel es Palästinenser gibt? Das heißt, dieser Junge hat Palästinenser aus der Westbank, aus dem Gazastreifen, in Israel, in der Diaspora, Libanon, Jordanien, überall, in Europa, in den USA, in Lateinamerika, die gesamte Diaspora in Lateinamerika hat für ihn gestimmt. Alle haben sie sich hinter diesen Jungen gestellt. Was zeigt uns das? Das Mobilisierungspotenzial ist enorm. Was fehlt, ist der nationalistische Führer und das politische Programm, das diese Leute hinter sich vereinen könnte. Mohammed Asaf hat es mit seiner Stimme geschafft. Was wir jetzt brauchen, ist die Umsetzung dieses Erfolgs in einen politischen Erfolg. Gehen wir über zu Hamas. Ich hatte aufgehört vor dem Lied von Mohammed Asaf mit dem Fatah-Kongress von 2009 und hatte darauf hingewiesen, dass die Fatah trotz Mahmoud Abbas, der immer wieder sogar in den Formeln von Yasser Arafat gesagt hat, Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen, darauf bestanden hat, auf dem Recht des Widerstandes. Und einer der Fatah-Führer sagte am Ende der Konferenz: Wo, liebe Leute, seht ihr hier den Unterschied zur Hamas? Wir beide haben dasselbe Ziel. Jetzt also Hamas im Gazastreifen. Hamas, wo steht sie heute? 7 Jahre nach einem enormen Wahlerfolg in den Parlamentswahlen im Januar 2006. Wir wissen, was der Boykott des Quartetts erreicht hat, bewirkt hat, welche Katastrophe er im Gazastreifen erzeugt hat. Wir wissen, wie sich der Konflikt zwischen der Fatah und der Hamas entwickelt hat, vor allem nach dem entscheidenden Zusammenstoß, den bewaffneten Auseinandersetzungen im Juni 2007, als die gesamten Sicherheitskräfte und Bewaffneten der Fatah aus dem Gazastreifen vertrieben wurden. In der Hamas-Interpretation keine Alternative, einem Coup der Fatah zuvorzukommen, den die Amerikaner eingefädelt haben. In der Fatah-Perzeption ein Coup der Hamas gegen die Fatah. Das sind nach wie vor unausgetragene Widersprüche. Die Hamas also in einer Situation der alleinigen Kontrolle im Gazastreifen. Sie wurde gewählt 2006 mit einem Programm, in dem sie die Korruption der palästinensischen Autorität beenden wollte, in dem sie Sicherheit herstellen wollte, eine Transformation in Richtung Demokratie erreichen wollte und den Kampf gegen die Besatzung auf einem anderen Niveau, als die Fatah vorher aufnehmen wollte. Was hat die Hamas bis heute erreicht? Die Situation auf der Straße in Palästina ist sicher ganz anders als noch 2007. Wenn Sie also in Gazastreifen gehen, können Sie problemlos auf der Straße spazieren gehen, abends am Strand, völlig unproblematisch. Bei meinem letzten Besuch im Gazastreifen konnte ich zu meinem Erstaunen sogar 2 junge Damen beobachten, waren offensichtlich Ausländerinnen, aber mitten in Gaza, sind mit kurzen Ärmeln und Shorts in das Wasser rein, kamen wieder raus, konnten sich anziehen, kein Mensch hat ihnen irgendetwas angetan. Also auch das gibt es. Inzwischen gibt es immer mehr Berichte über beginnende Korruption bei der Hamas im Gazastreifen, vor allem als Folge der Tunnelökonomie, also der Einfuhr von praktisch allen Gebrauchsgütern, von Benzin über Autos, Baumaterialien, Lebensmittel, lebende Tiere. Sie kriegen alles über die Tunnel nach Gaza rein. Und ganz offensichtlich verdienen die, die diesen Tunnelhandel organisieren, sehr viel Geld. Hamas verhält sich in der Abrechnung dieser Einkünfte alles andere als transparent. Und vorhin daher können die Vorwürfe der Korruption nicht entkräftet werden. Die Hamas wollte in Richtung Transformation zur Demokratie gehen. Wir haben heute eine Situation in Gaza, wo es keine Freiheit für die Fatah gibt, ähnlich wie es im Westjordanland keine Freiheit für die Hamas gibt. Es gibt im Gazastreifen weniger Pressefreiheit, so zumindest die Perzeption der Bevölkerung, als in der Westbank. Und es gibt ganz sicher keine persönlichen Freiheiten. Also zum Beispiel, dass eine Frau entschließt und beschließt, wie sie sich denn nun anzieht und was sie in der Öffentlichkeit macht oder nicht macht. Hier ist die Hamas-Regierung in Gaza sehr viel restriktiver als die Regierung von Mahmoud Abbas in Ramallah, wenn auch die sozialen Gegebenheiten in der Westbank und im Gazastreifen durchaus ähnlich sind, mit Ausnahme dieses zentralen Teils von Bethlehem über Ostjerusalem nach Ramallah. Die Hamas ist alles andere als dem Ende der Besatzung näher gekommen. Der Gazastreifen ist abgeriegelt und, das ist das westliche Krisenmoment für die Hamas. Sie hat einen Großteil ihrer Legitimität in der Bevölkerung verloren. Nur in den letzten Monaten, das hat sich gerade auch in der Umfrage, die ich vorgelesen habe, gezeigt, ist ihre Popularität wieder etwas angestiegen. Das hat damit zu tun, dass Katar sehr viel Geld in den Gazastreifen pumpt. Man ist dabei, eine ganze Corniche im Gazastreifen von der Stadt Gaza bis runter nach Rafah an die ägyptische Grenze zu bauen. Die Leute sind absolut begeistert über das Stück der Corniche, das es schon in Gaza gibt. Man findet dort den halben Gazastreifen. Es gibt also eine gewisse Chance, um durchzuatmen, gewisse ökonomische Verbesserungen. Aber wie Sie gehört haben, die Mehrzahl der Leute auch in Gaza würde sich eher für die Fatah als auch für die Hamas entscheiden. Das Hauptproblem also für die Fatah und für die Hamas, beide sind gescheitert. Keine von beiden hat die Palästinenser dem Ende der Besatzung auch nur einen Deut näher gebracht. Ganz im Gegenteil. Wie ich sagte, die Hamas ist getrennt vom Westjordanland im Gazastreifen. Wir haben getrennte Kontrollen, Hamas dort, die Fatah hier, die Hamas im Gazastreifen zeigt keine realen Anstalten, diese Spaltung zu beenden. Und die Fatah in der Westbank ist zumindest durch die PA in den Augen der Bevölkerung eigentlich eine Polizei, ein Sicherheitsorgan in den Diensten der Besatzung, die nämlich für die Sicherheit der Besatzung sorgt. Und die Hauptkrise beider Parteien, und hier kommen wir wieder auf Mohammed Assaf zurück, dass es kein gemeinsames nationales Programm und keine gemeinsame nationale Strategie gibt. Wir haben Entscheidungen, die sich zwischen Zwei-Staaten-Lösung und Ein-Staaten-Lösung in der einen oder anderen Form entscheiden. Wir haben den Streit um Verhandlungslösung oder Widerstand um verschiedene Formen der Verhandlungslösung, um bewaffneten Kampf oder kollektiven Massenwiderstand. All das ist nicht klar. Und ich möchte mit letzten Daten aus der Meinungsumfrage vom Juni enden. 27% der Palästinenser im Vergleich zu 10% der Israelis meinen, dass Verhandlungen noch möglich sind und zu einem Ende der Gewalt von beiden Seiten führen. 15% der Palästinenser meinen, es gäbe keine Verhandlungen und eine Weiterführung der Gewalt. 21% der Palästinenser meinen, es gäbe weder Verhandlungen noch ein Ende der Gewalt. Wie ist die Einstellung der Palästinenser zu einem palästinensischen Staat? 69% der Palästinenser meinen, dass in den nächsten 5 Jahren oder noch länger kein palästinensischer Staat entstehen wird. Was die Zwei-Staaten-Lösung betrifft, meinen nur noch 53% der Palästinenser, dass diese Zwei-Staaten-Lösung möglich ist. 46% der Palästinenser sind inzwischen gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. 58% der Palästinenser meinen, dass diese Zwei-Staaten-Lösung wegen der Siedlungen nicht mehr möglich ist. Was die Einstaatenlösung betrifft, so sind 69%, nochmal, 69% der Palästinenser gegen diese Einstaatenlösung im Vergleich zu 63% der Israelis. Die Palästinenser wollten spätestens seit der ersten Intifada 1987 in einem eigenen, freien und unabhängigen Staat leben, auf der Basis einer Zwei-Staaten-Lösung. Sie sind darin gescheitert über ihre beiden großen politischen Repräsentanten. Heute leben die Palästinenser in ihrer Mehrheit unter einem repressiven Besatzungssystem, der wachsenden Gewalt von Siedlern ausgesetzt, einer Expansion der kolonialen Siedlungen und zusätzlich unter zwei verschiedenen palästinensischen autoritären Regimen. An diesem Punkt möchte ich weitergeben an Fadi, damit er uns darüber berichtet, was es an Ideen und an Praxis der kollektiven Aktion und des Massenwiderstandes in dieser gebeutelten palästinensischen Gesellschaft gibt. Dankeschön, und ich gebe weiter an Fadi.